wenn es draußen gewittert, in dir finde ich einen Vater. Auch wenn ich so oft versagt hab, mit dir kann ich laufen auf Wasser und fliegen so hoch wie ein Adler. Du bist bei mir, wenn ich einsam bin, ohne dich fehlt mir der Lebenssinn. Ich lass alles los und dann renn ich zu dir. Du bist meine Zuflucht, in jeder Nacht bist du mein Licht. Ich sehe klar, wann immer du sprichst. Du bist das, was ich brauche, bei dir bin ich zu Hause.